Wie Konservative Neues bewahren. Niemand kann genau sagen, was es heutzutage bedeutet, konservativ zu sein. Konservativismus ist inzwischen vermutlich einer der am häufigsten umgedeuteten Begriffe der Politik. Bei vielen aktuellen Definitionen jedenfalls würde sich kein Konservativer des 20. Jahrhunderts wiedererkennen. Oder sie sind so allgemein gehalten, dass sie auf fast alle politischen Strömungen zutreffen. Das hat vor allem mit dem progressiven Wandel der letzten 30 Jahre zu tun. CDU-Wähler beispielsweise sind bei der Selbstbezeichnung konservativ geblieben, obwohl sie ihre Einstellungen modernisiert haben und daher das Prädikat bürgerlich viel eher auf sie zutrifft. Der CDU-Politiker Jens Spahn sagte im Frühjahr 2017, wenn konservativ heißt, es geht um Werte, Verbindlichkeit, Verlässlichkeit, Leistungsbereitschaft, Familie, Zusammenhalt, Identität, dann bin ich gerne konservativ. Mit Blick auf die Schablone der sechs Prinzipien handelt es sich bei diesen Merkmalen allenfalls um eine Sparversion des Konservativen. Spahn stellt stillschweigend das Persönlichkeitsmerkmal Gewissenhaftigkeit in den Vordergrund mit den Untermerkmalen Verbindlichkeit, Verlässlichkeit und Leistungsbereitschaft. Doch eine klare Abgrenzung ist das nicht, denn Progressive sind ebenfalls zuverlässig und ehrgeizig. Außerdem appellieren Spahns Begriffe Familie und Zusammenhalt in so schwacher Form an das Prinzip Loyalität, dass sie fast jeder hochhalten würde. Zentrale Begriffe wie Heimat, Tradition und Religion erwähnt er hingegen nicht und verzichtet damit auf die Prinzipien Autorität, Loyalität und Reinheit. Auch der Historiker Jörg Barbarowski verfehlt den Kern des Konservativismus, wenn er in einem Interview sagt, Konservative sind im politischen Kampf unterlegen, weil es ihnen zuwider ist, sich in Herden zu organisieren, Ideen wie Ikonen zu verehren und endgültige Wahrheiten herauszuschreien, und hinzufügt, Konservative wissen, dass die Welt nicht eindeutig, sondern vielstimmig ist. Dabei ist genau das Gegenteil der Fall. Erstens sind Konservative weltweit tribalistischer, weil sie Autorität und Loyalität hochhalten, also gerade die beiden zentralen Prinzipien, die den Zusammenhalt der Herde sichern. Zweitens können Konservative nicht gut mit Mehrdeutigkeit und Vielfalt umgehen, sondern sehnen sich nach Klarheit und Eindeutigkeit, wie viele Versuche belegen.